talk like a bank teller, pushing bags in a file. But I'd rather be a hog swiller, chewing cud on a stile. Read exchange and mark, find the horse and cart. I'm just a country boy. Er ist nicht verwandt mit Elvin Lee, nicht mit Rick Lee, die auch keine Brüder sind. Und er ist ebenfalls nicht verwandt mit Brenda, Bruce, DC, Jackie, Peggy oder Tommy Lee. Er hat in jedem besseren Rocklexikon mehr namentliche Nennungen als all die anderen zusammen. Nur eine eigene Rubrik, eine eigene Eintragung, die hat er nicht. Er heißt Albert Lee, er kommt aus England, aus Herefordshire, 1943 da geboren und er ist Gitarrist, einer der Besten. Well, I started to play guitar in 1958, you know. 1958, erinnert sich Albert Lee, 1958 fing ich mit dem Gitarrespielen an. Etwa in der Mitte der englischen Skiffle-Verrücktheit, Lonnie Donegan war der große Held und so war er es auch, der mich zur Gitarre brachte. Dann habe ich natürlich all die großartigen Rock'n'Roll-Schallplatten der damaligen Zeit gehört. Elvis Presley, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis und Chuck Berry und lernte zu spielen, indem ich die Gitarren-Soli, die auf den Platten waren, kopierte. 1960 war ich dann zum ersten Mal auf Tournee und 1962 zum ersten Mal in Hamburg, im Top Ten. Ich glaube, wir machten Rock'n'Roll. Mitte der 60er war ich mit Chris Farlow und seinen Thunderbirds unterwegs. Da machten wir Blues und Rhythm and Blues. Aber die Schallplatten, die ich mir kaufte, waren immer Country-Platten. And I guess I was playing Rock'n'Roll and then later. Ich mochte die damalige Musik nicht, diesen Stax und Marshall-Sound. Ich war versessen auf Country-Musik. Also verließ ich Chris Farlow, 1968 war das, und gründete eine eigene Country-Band, Country Fever, die gab es 2 Jahre. Doch in England gab es für solche Musik kein Publikum. Wir spielten auf US Army und Air Force-Stützpunkten, ansonsten gab es keine Möglichkeiten und dieses Publikum war nicht gerade enthusiastisch. Die wollten den traditionellen Country Jim Reeves und Johnny Cash. Und wir wollten eher einen schnittigen Rock'n'Roll-typischen Country, wie ihn Gram Parsons in der Zeit machte. Nun, die Band gab auf und ich fand mich bei ein paar alten Freunden wieder und daraus wurde dann Heads, Hands and Feet. And I did that for about 18 months or 2 years, you know. But there was no audience for it in England, you know. We played US Army and Air Force bases. But outside of that, there was nowhere to play, you know, and the audiences weren't very enthusiastic. They wanted the more traditional country, you know, Jim Reeves and Johnny Cash, and we wanted to play the more sort of gritty rock and roll type country, you know, like Gram Parsons was doing at the time, you know. So that band finished. And I ended up with some old friends of mine. We formed a band, which later became Heads, Hands and Feet. Das war der Wendepunkt für ihn in jeder Beziehung. Plötzlich war Albert Lee Songautor, Sänger und nicht nur Gitarrist, sondern auch Pianist. Und er war in einer Band, die eigene Schallplatten produzierte. Doch mit den Schallplatten war das so eine Sache. 3 Alben produzierte Heads, Hands and Feet. 3 Alben, die von den Kritikern hochgelobt wurden, 3 Alben, die jeweils kurz nach Erscheinen aus dem Programm der Plattenfirma und des Verlags gestrichen wurden. Die waren unverkäuflich. Heute sind sie begehrte Sammlerstücke. Heads, Hands and Feet war allerdings auch ein Wendepunkt ganz anderer, für den Gitarristen Lee viel wichtigerer Art. Er kam zum ersten Mal in die USA. Er musste in die USA, weil er wissen wollte, wissen musste, ob sein Stil, der schließlich auf den Stilen seiner Idole Jimmy Bryant, Scotty Moore, Hank Garland und James Burton, allesamt Amerikaner, fußte, ob sein Stil in den USA akzeptiert würde. It seems like the way that I play guitar is more seems to be more popular in America. You know, I sound more American. Es scheint, als ob meine Art, Gitarre zu spielen, in den USA populärer ist als in England. Ich klinge mehr amerikanisch als englisch. Die englischen Gitarristen favorisierten den Blues, ich Country. Und ich mochte das US-amerikanische Publikum, es war empfänglicher. Sie applaudierten nach den Soli, das ist etwas, was sie in England nie tun würden. Als ich das erste Mal mit Heads, Hands and Feet in den USA war, dachte ich mir, das ist ja großartig, hier sollte ich leben. Und tatsächlich war es keine bewusste Mühe, dort zu bleiben. Ich fand mich dort immer mehr Zeit verbringend. Musikalisch war ich in den USA zu Hause. Beweisführung, Nachweis und Bestätigung mussten nur geführt werden. Wurden sie. Als Tour- oder Studiogitarrist bei den Crickets, bei Don Everly, die Everly Brothers hatten sich gerade getrennt, bei Jackson Browne und bei Joe Cocker. Lee wohnte in Los Angeles. Dennoch empfand er seine Zukunft als ungewiss. I really didn't know what I was going to do next. You know, I thought, well, I'll go back to England and start again. You know, I didn't know what was next. Ich wusste wirklich nicht, was ich als nächstes machen sollte. Ich dachte, gehst du zurück nach England und guckst, was da passiert? Ich war mir unsicher. Dann war ich bei einem Emmylou Harris-Konzert. Ich kannte einige der Bandmitglieder. Dieser Tag wurde ein glücklicher Tag. Ich kam in die Garderobe und sie sagten, oh, da steht der, den wir suchen. Wir brauchen für einige Woche einen Gitarristen, weil James Burton, der andere Gitarrist, ein Engagement bei Elvis Presley hat. Wir brauchten einen Gitarristen. Wie auch immer, ich blieb ein paar Jahre in Emmylou Harris Hot Band und machte endlich die Musik, die ich liebte. Country-Musik und die noch mit einer sehr guten Band. Another important time for me, playing with Emmylou, because I was playing the music that I really loved, you know, good country music, and it was a very good band as well. Mehr als gut. Die Band, in die er kam, hatte eine Geschichte, die sich an zwei Personen knüpfte. Eine davon war Gram Parsons. Parsons hatte Emmylou Harris, ja, entdeckt. Und die Bandmitglieder hatten Anfang der 70er in Parsons Band gespielt. Gram Parsons war das genetische Verbindungsglied zwischen der romantischen Musik des Westens und einer sich neu entfaltenden Kultur gewesen. Er hatte Elemente der Country- und Rock-Tradition verbunden und hatte versucht, soziale Aspekte beider Bereiche miteinander zu konfrontieren. Yeah, I met him like 2 weeks before he died. I was in Los Angeles. I think this was like 73, and I was at the house. Ja, meint Albert Lee. Ich traf ihn 2 Wochen vor seinem Tod. Ich war in Los Angeles 1973. Ich war im Haus des Drummers der Crickets. Gram Parsons war da. Wir mussten den nächsten Tag abreisen, um in Nashville eine Platte aufzunehmen. Wir fragten ihn, warum kommst du nicht mit uns? Und er sagte, ja, vielleicht komme ich nach, mal sehen, vielleicht. Aber er kam nie. Als wir 2 Wochen später wieder zurück in Los Angeles waren, war er tot. Es war schrecklich, wir hatten nichts davon mitbekommen. Aber ich glaube, wir hatten einiges gemeinsam. Wir mochten dieselbe Art von Musik und ich war richtig glücklich, dass er, bevor wir uns trafen, von mir gehört hatte, dass er meinen Namen kannte. Seiner war mir natürlich geläufig. Es ist schade, dass wir nie zusammen gespielt haben. Ich wünschte, wir hätten es getan. Das wäre gut geworden. And it's sad that we didn't really get to play together. I wish we had, you know, it would have been very good. Parsons starb unter nie geklärten Umständen. Seine Asche wurde in der kalifornischen Wüste verstreut. Emmylou Harris setzte seine Musik mit ihrer Hotband und somit auch mit Albert Lee fort. Die andere Person, die die Geschichte der Hotband ausmachte, war Elvis Presley. Einige der Bandmitglieder hatten auch bei ihm gespielt. It's funny, you know, we were in Memphis the day that Elvis died, and es ist verrückt, meint Albert Lee. Wir waren in Memphis an dem Tag, an dem Elvis starb. Wir spielten mit Emmylou im Vorprogramm von Willie Nelson. Es ist wirklich verrückt, denn Glendy Hardin, unser Pianist, der auch bei Elvis gespielt hatte, Hardin sagte, vielleicht sollte ich Elvis anrufen, vielleicht kriege ich ihn zur Show heute Abend. Und ich sage, du machst doch einen Witz, er würde nie kommen. Am Nachmittag hatten wir das Radio an und hörten, er war gestorben. An diesem Tag in Memphis war es geschehen. Zurück zu ihm und seinem Engagement in der Hotband. Wie brillant interpretierte er da Les Paul auf Emmylou Harris' Version des Les Paul Mary Ford Klassikers How High the Moon. Schien seine Gitarre nicht bei einem anderen Song, bei Emmylou Harris' Version des Cordettes-Hits Mr. Sandman? Albert Lee war, nein, ein Star war er nicht, solche Ambitionen hatte er nie. Aber er war gefragt, bekannt, berühmt. Well, maybe one of the best known country players, yeah. You know, Nun, vielleicht als einer der bekannteren Country-Gitarristen, ja, ich weiß nicht, es kommt drauf an. Ich meine, ich war schon eine ganze Weile dabei, also sollte ich einigermaßen bekannt gewesen sein. Aber wirklich bekannt bin ich unter anderen Musikern, unter anderen Gitarristen. Meist sind das Gitarristen, die von mir gehört haben. Hauptsächlich eigentlich unter Country-Musikern. Seine nächste Station 1979 war Eric Clapton. I just happened to do a recording session with Eric Clapton. We were playing on an album by a guy called Mark Benno. Ich hatte eine Aufnahmesitzung zusammen mit Eric Clapton. Wir spielten für ein Album eines Musikers, der Mark Benno hieß. Wie auch immer, Eric und ich waren seit den 60ern miteinander befreundet und er sagte, hallo, schön dich zu sehen. Wir redeten und er fragte, ob ich mit ihm auf Tournee gehen wolle. Und ich sagte, ja klar, klasse. Daraus wurden 5 Jahre, das war eine großartige Zeit. Ich meine, ich tat zwar nicht ganz genau das, was ich tun wollte, aber es war eine schöne Zeit, mit ihm zu spielen. It was a great time, you know, I mean, I wasn't doing exactly what I wanted to do, but I had a good time. Ich hatte eine Menge zu tun. Ich spielte Gitarre, hatte diverse Soli, spielte Piano und sang Harmonie in seiner Band. Ich bin froh, das gemacht zu haben, obwohl ich wusste, dass es nicht für immer werden wird, denn er tauschte seine Bandmitglieder regelmäßig aus. Nach der ersten Tour feuerte er die gesamte Band, bis auf mich. Ich sagte, oh, vielleicht sollte ich diese Sache nicht zu lange andauern lassen und mit zu viel rechnen. Dann feuerte er die nächste Band auch und ich richtete es ein, dabei zu bleiben. So wurden 5 Jahre draus eine gute Zeit. I shouldn't expect this to last too long, you know. But in fact, he fired the band twice, you know, and I managed to stay with him throughout that, you know. But I was with him for about 5 years and it was a good time, you know. 5 Jahre und 3 Alben und diverse Tourneen und geregelte Arbeit und ein geregeltes Einkommen. Say I'm the greatest and bound for glory. Well, word is out and I learn. Got the latest side of the story. Pulling out before you. Your hands are squeezing me down to the bone. I never saw you breaking no bone. Die Band, mit der Clapton und er damals unterwegs war, war eine der besten, mit denen Clapton je unterwegs war. Viel besser, als es die Doppel-Live-LP Just One Night dokumentiert. Ich entsinne mich an ein Konzert in Bremen und Clapton und Lee und Clapton spielten den Teufel aus sich heraus. Dann kam der Augenblick, an dem dieses Lied auf dem Programm stand. Nein, nicht dieser schnöde Schnulze Wonderful Tonight, sondern dieses Lied, der Song, Layla. Lee spielte diesen Riff. Er spielt ihn immer wieder, so oft dieses Thema auftauchte. Wie sollte es weitergehen? Ich meine, waren Sie bereit, den zweiten Teil mitzunehmen? Das kurze Piano-Intermezzo und dann das Zirpen und Zwitschern, wie es auf dem Original von Claptons Derrick and the Dominos zu hören war? Clapton hatte das Jahre nicht gemacht, aber Lee zirpte und zwitscherte. Well, we did that live. Yeah, I didn't play on the original record. Live haben wir das oft gespielt, sagt Lee. Ja, auf dem Original war allerdings ich nicht dabei. Das war Duane Allman, aber mit Lee war es genauso schön. Lee hatte zu tun, auch die 80er hindurch. Ricky Skaggs, Rodney Crowell, Guy Clark, Colleen Carter, Roseanne Cash, Bobby Bear und so weiter und so fort. Und die Everly Brothers, an deren Comeback 1983 er beteiligt war. Lee war der Sideman. People think that I do a lot of studio work, you know, but I think that's because I'm very fortunate. I'm on some good albums, you know. You know, they tend to see my name a lot, but I don't do a lot really, I don't do a lot of albums. Die Leute, sagte er, sie denken immer, dass ich viel tue, dass ich häufig für andere im Studio bin. Ich glaube, das liegt daran, und darüber bin ich glücklich, dass ich auf einigen wirklich guten Alben drauf bin. Sie lesen meinen Namen häufig, aber so viel tue ich nicht. Ich bin gar nicht bei so vielen Alben dabei. Well, I mean, there have been many highlights, really. Ich meine, da gab es wirklich viele Highlights. Mit Emmylou, das war schon etwas Besonderes. Ich habe viele Auftritte mit vielen Bands gehabt, die schon erwähnt wurden. Die Everly Brothers, Clapton. Das hätten viele andere Gitarristen bei dem oder dem Auftritt auch gekonnt. Mit Emmylou aber, das war etwas Besonderes. That show, that gig, you know. But I think it was a very special place for me with Emmylou, because I thought. Das war etwas, was meine Begabung tatsächlich zum Ausdruck gebracht hat. Das war eine spezielle Band. Ich meine, es ist schön, mit den Everly Brothers zu spielen. Das mache ich nun seit 10 Jahren. Ich genieße das. Ebenso meine Auftritte mit Jerry Lee Lewis. Ich bin ein großer Jerry Lee Lewis-Fan. Es gibt viele, denen ich gearbeitet habe, aber Emmylou war einer der Höhepunkte. Let's see. You know, it was fun being with Eric, and of course that was very special too, you know, but it was different, you know. Gosh, I mean, there's so many people that I work with, you know. But, I think Emmylou would have to be one of the highlights, you know. Er war, er ist ein Sideman. Ja, hat er in einem früheren Interview mal gesagt und treu hat sich dabei geguckt. Das ist das, was ich seit 27 Jahren mache. Das hat manchmal etwas Tragisches und manchmal etwas Großartiges. Großartig ist es dann, wenn er und andere, wie er erzählte, seinen Namen auf herausragenden Schallplatten entdecken. Tragisch ist es dann, wenn seine eigene Arbeit im Vergleich dazu kaum beachtet, nahezu ignoriert wird. Thank you. 5 or 6 years I've been doing gigs under my own name, which is something that I Die letzten 5 oder 6 Jahre mache ich Auftritte unter meinem eigenen Namen. Das hätte ich möglicherweise schon vor 20 Jahren tun sollen. Es ist verrückt. Nun mache ich es eben seit 6 Jahren mit meiner Band Hogan's Heroes. Wir sind erfolgreich. Außerdem ist es erfüllend für mich, weil es mir Genuss macht, wenn ich singe und spiele. Ich bedauere, das nicht früher gemacht zu haben. Ich wünschte, ich hätte es getan. Having done it before, you know, I wish I'd done it before. Er ist glücklich mit dem, wie es jetzt ist, auf die Bühne zu kommen und die Songs zu singen, die er ausgesucht hat. Nicht zu singen sei sowieso frustrierend, und um die Rechnungen und die Rente zahlen zu können, kann man dann ja immer noch bei anderen spielen. Albert Lee lebt immer noch in Los Angeles, seit damals, als er aus England in die USA ging. Würde er in Nashville, Tennessee leben, also in Country Music City, USA, hatte er erzählt, hätte er zwar mehr zu tun, aber seine Frau mag Nashville nicht. Er hat einige Solo-LPs produziert und er spielt schon lange keine Fender Telecaster mehr, sondern eine Music Man. It's got that twang, you know, that has that sound, and it's strange really, because I like to think that I was one of the. Sie hat diesen Twang, weißt du, sie hat diesen Klang. Es ist befremdlich, wenn ich daran denke, dass viele der Ansicht sind, ich sei dafür verantwortlich, die Telecaster innerhalb der Country-Musik populär gemacht zu haben. Ich meine, da gab es Leute, die sie schon lange vor mir gespielt haben, aber ein wenig populärer habe ich die Telecaster schon gemacht, durch dieses Plank-Plank-Spiel. Und nun spiele ich seit 6 Jahren eine Music Man. Das ist die erste Frage, die mir viele stellen: Wo ist deine Telecaster? Und ich sage, oh, ich spiele sie, aber die Music Man ist jetzt meine wichtigere Gitarre. Just because you think that you're so pretty, and just because you think that you're so hot, just because you think that you've got something nobody else has got. There'll come a time when old Santa won't pay your bills for you. Call me to spend all my money. Honey, you laugh and call me old Santa Claus. I'm telling you, baby, I'm through with you. God, baby, God, be God. I guess I feel more confident in myself now, you know. I wish I'd, obviously we all think this, you know, I wish I knew then. Ich glaube, ich bin heute viel vertrauter mit mir selbst, viel selbstsicherer. Ich wünschte, ich hätte früher das gewusst, was ich heute weiß. Ich meine, offensichtlich scheinen wir alle solche Gedanken zu haben. Wenn ich daran denke, dass ich vor 30 Jahren schon einmal hier in Hamburg war, kleiner Einschub, das Interview fand in Hamburg statt, und im Top Ten gespielt habe und gewusst hätte, welchen Weg ich gehen, was ich spielen werde. Ich war jung und habe getan, was als nächstes kam. Heute hat man den Musikern gegenüber mehr Respekt. Vor 30 Jahren hatten wir 6 Stunden am Tag zu spielen. Ich erinnere mich, ich war mal in Wuppertal 3 Monate lang in einem Club. Wochentags spielten wir 7 Stunden lang und 9 Stunden am Samstag. Tatsächlich 9 Stunden, von 4 bis 6 und dann von 7 bis 2 Uhr morgens. Wenn ich daran zurückdenke, ich muss verrückt gewesen sein. Thinking back, I thought, well, that's crazy. How could I ever do that, you know? For 100 mark. Oh, yeah, well, we got about... Für 100 Mark? Ja, ich glaube, wir bekamen 200 oder 300 Mark die Woche, was verglichen mit dem, was ich in England verdient habe, sehr gut war. Ich hatte damals irgendwelche Tagesjobs, habe Häuser angestrichen und 5 Pfund die Woche verdient. Das waren 50, 60 Mark. Als ich in Deutschland dann 250 Mark verdiente, dachte ich, Mensch, gewaltig. Aber es war harte Arbeit. Rückblickend haben wir alle viel gelernt. Bands wie die Beatles haben stundenlang gespielt. Sie wurden müde, aber auch gut. Deutschland war ein sehr guter Ausbildungsort für englische Musiker damals, weil wir eben so lange spielen mussten. Die Popmusik verdankt dem Umstand, dass englische Bands hierher kamen und trainieren konnten, eine ganze Menge. And the band really gets to be tight and good, you know. That was Germany was a very good training ground for English musicians, you know, at that time, because we had to play so many hours, you know. And I think, you know, pop music owes a lot to that, you know, the fact that the English bands came here and did all that training, you know. Im Laufe der Jahre wurde Albert Lee zum Einfluss für andere, sowohl für Country als auch für Rock-Gitarristen. Lees Art ist noch immer kreativ, sensitiv, voller Spannung, rein und fein. Er singt, er rockt, er hat Rhythmus und er ist der Country Boy, tief im Herzen, weit weg von zu Hause. I may look like a city slicker, shining up through my shoes. Underneath I'm just a cotton picker, sticking out in this blue. Show me where I start, find a horse and cart. I'm just a country boy. The original record was fairly slow, really, compared with how it is now. You know, I wrote it with Tony Colton and Ray Smith from Heads, Hands and Feet, and it was, you know, we wrote it as a vehicle for my guitar playing, you know, something for me to play on. And I've been very fortunate with it. It's become, you know, very popular. Das Original, sagt er, war ziemlich langsam verglichen mit dem, wie es jetzt ist. Ich schrieb den Song damals zusammen mit Tony Colton und Ray Smith, noch zu Zeiten von Heads, Hands and Feet, als Vehikel für mein Gitarrenspiel. Ich bin immer noch glücklich damit, denn dieser Song wurde wirklich populär. In der Version von Ricky Skaggs war er sogar mal Nummer 1 der Country Charts. Thank you very much. Open Heroes.